Es wird spät und ich will nach Hause. Und zu Hause ist, wo immer du bist. Unterwegs, nonstop, ohne Pause. Ich hab den Duft von dir und von dem Sommer vermisst. Ist jetzt ein paar Tage her, doch ich hab dich vermisst, als wären Jahre vergangen. Nichts ist gut, aber fühlt sich so an, lauf leicht angetrunken die Straße entlang. Bring dich grad neue Amis, geh raus. Sonne scheint, lieb dich, du mich auch. Alles gut, nicht so wichtig, ich bin grad bei dir, doch ich vermiss dich. Und wir sind schon seit Stunden auf dem Bein. Wir haben noch eine Flasche Wein und zum Erwachsenen werden Zeit. Es wird spät und ich will nach Hause. Und zu Hause ist, wo immer du bist. Unterwegs, nonstop, ohne Pause. Ich hab den Duft von dir und von dem Sommer vermisst. Es wird spät und ich will nach Hause. Und zu Hause ist, wo immer du bist. Unterwegs, nonstop, ohne Pause. Ich hab den Duft von dir und von dem Sommer vermisst. Wir haben noch eine Flasche Wein und zum Erwachsenen werden Zeit. Es wird spät und ich will nach Hause. Und zu Hause ist, wo immer du bist. Unterwegs, nonstop, ohne Pause. Ich hab den Duft von dir und von dem Sommer vermisst. Es wird spät und ich will nach Hause. Und zu Hause ist, wo immer du bist. Unterwegs, nonstop, ohne Pause. Ich hab den Duft von dir und von dem Sommer vermisst. Mein Kopf dreht sich. Die Lichter flackern und ich seh nichts. Und es ist gerade 3 Uhr nachts. Und das ist wieder so ein Moment, in dem ich merk, was ich an dir hab. Und alles dreht sich. Es ist spät und ich will nach Hause.